Die erste Aufnahme entstand im Februar 2001 im Studio 1 von Studio Franken in Nürnberg für den Traum von den fünf großen H, drei Miniaturen für Flöte, Harfe und Klavier Opus 38 von Uwe Strübing. Es spielen Peter Selwin, Lilo Kraus und Jörg Krämer. Thank you. Der Pianist Peter Selwin, die Harfenistin Lilo Kraus und der Flötist Jörg Krämer waren das mit drei Miniaturen Opus 38 von Uwe Strübing mit dem Titel Der Traum von den fünf großen H. Passender Auftakt zur heutigen Concerto Bavarese Ausgabe, denn fünf Komponisten, die alle mit H beginnen, folgen bis 2 Uhr hier im Programm: Hartl, Hechtl, Haßhagen, Hippe und Haider. Heinrich Hartl ist der erste der fünf Hs und wir hören seine Wandlungen für großes Orchester Opus 115 mit dem Mährischen Philharmonischen Orchester Olomouc unter Toshiyuki Shimada. Thank you. Wandlungen für Großes Orchester Opus 115, komponiert von Heinrich Hartl. Und hier in einer Aufnahme mit dem Mährischen Philharmonischen Orchester Olomouc unter Toshiyuki Shimada. Im Folgenden Kammermusik von Herbert Hechtl, sein Trio für Altblockflöte, Violoncello und Cembalo mit dem Titel Shambhala. Wir hören Dorit Peschel, Elaine Godifroy und Helmut Bieler. Thank you. Thank you. Musik von Herbert Hechtl, Shambhala, sein Trio für Altblockflöte, Violoncello und Cembalo, gespielt von Dorit Peschel, Elaine Godifroy und Helmut Biller. Perchon ist der Titel der nächsten Komposition. Wir hören das Konzert für Vibraphon mit Elektronik und Orchester von Klaus Haßhagen. Vibraphon spielt Andrea Schneider, der Komponist selbst ist am Synthesizer zu erleben, und Klaus Bernbacher leitet die Nordwestdeutsche Philharmonie. Thank you. Thank you. Perchon, so der Titel des Vibraphonkonzerts von Klaus Haßhagen mit Elektronik, die er selbst bediente. Er war am Synthesizer zu hören. Den Vibraphonpart übernahm Andrea Schneider in dieser Aufnahme mit der Nordwestdeutschen Philharmonie unter Leitung von Klaus Bernbacher. Stefan Hippe ist unser nächster Komponist. Wir hören sein Werk Moeb für Akkordeonorchester und er selbst dirigiert das Nürnberger Akkordeonorchester. Thank you. Musik von und mit Stefan Hippe. Von ihm stammte dieses Werk mit dem Titel Moeb und er selbst leitete das Nürnberger Akkordeonorchester. Concerto Bavarese auf Bayern 2. Wir kommen zur letzten großen Aufnahme und damit zu Architektur für großes Orchester von Werner Haider. Peter Oetwesch leitet das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks. Thank you. Thank you. Thank you. Das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, dirigiert von Peter Oetwösch, im Januar 2006 mit Architektur für großes Orchester von Werner Haider und den vier Sätzen Projekt, Statik, Konstruktion und Interna.